Die Resolution des Treffens für Solidarität mit dem koreanischen Volk. Getreu der Linie für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates und dem Kurs auf die Wiedervereinigung des Vaterlandes, die der verehrte oberste Führer Herr Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas darlegte, führen heute die Koreaner einen gesamtnationalen Kampf dafür, das souveräne Ideal und den Wunsch des Volkes allseits zu verwirklichen. Trotz der hartnäckigen Anti-TVRK-Sanktionen der Imperialisten erzielen sie mit der Macht der Selbsthilfe und eigenen Stärkung auf allen Gebieten die ausgezeichneten Erfolge, die die Menschen der Welt in Erstaunen setzen, was den fortschrittlichen Menschen der Welt, die für die Verwirklichung der Souveränität eintreten, sehr ermutigt. Insbesondere gilt der Besitz Koreas an der starken nuklearen Abschreckungskraft und der entwickelten interkontinentalen ballistischen Rakete als eine historische Sache dazu, die Atomkriegsdrohung seitens der USA ein für allemal ein Ende zu setzen, den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel und der Region zuverlässig zu verteidigen und die alte internationale Ordnung, wo die Gewalt und Willkür des Imperialismus schalten und walten, zum Untergang zu verurteilen. Aber die USA bezeichnen die Maßnahmen der TVRK zur Verstärkung der Wehrkraft und zur Weltraumerschließung zu friedlichen Zwecken als Drohung gegen die Völkergemeinschaft, um ihren wahren Charakter als Hauptverantwortliche für die Verschlechterung der Lage der koreanischen Halbinsel zu verbergen. Sie setzen auf der koreanischen Halbinsel und in deren Umgebung die nuklearen strategischen Vermögen in großen Mengen ein, offenbaren die unbesonnene Absicht zum militärischen Angriff und versuchen durch die härtesten Sanktionen das koreanische Volk zu unterwerfen. Statt aus dem Untergang der konservativen Kräfte, die die Nord-Süd-Beziehungen äußerst verschlechterten, Lehre zu ziehen, bemühen sich die südkoreanischen Machthaber hartnäckig um die Verschwörung mit den äußeren Kräften und gehen in der Auffassung der Konfrontation mit den Landsleuten befangen gegen den einmütigen Wunsch aller Koreaner und der friedliebenden Völker der Welt nach dem Frieden und der Sicherheit der koreanischen Halbinsel und der Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen vor. Die gegenwärtige Lage der koreanischen Halbinsel, die sich ständig zuspitzt, fordert, die internationale Bewegung gegen die Herrschaftspolitik des Imperialismus gegenüber Korea und für die Unterstützung der Wiedervereinigung und des Friedens Koreas verstärkt zu entfalten. Wir, Vertreter der Freundschafts- und Solidaritätsorganisationen in vielen Ländern der Welt und der internationalen Organisationen gegen Imperialismus und für Demokratie, unterstützen aktiv den Appell, den die gemeinsame Tagung der gesellschaftlichen Organisationen der TVRK im Juli anlässlich des 45. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli an die fortschrittlichen Völker der Welt richtete und fast für die Intensivierung der Solidarität Aktionen für das koreanische Volk folgende Beschlüsse. Erstens werden wir die Solidaritätsbewegung dazu, den Kampf der Koreaner zu unterstützen, getreu dem Geist der drei Chartas für die Vereinigung des Vaterlandes, des großen Programms für die Wiedervereinigung Koreas und der Nord-Süd-Erklärungen die Landesvereinigung zu verwirklichen, noch kräftiger entfalten. Zweitens werden wir die Richtigkeit der Songun-Politik Koreas für die Verstärkung der Wehrkraft und die Verteidigung der Sicherheit und des Friedens des Landes und der Nation breit vorstellen und propagieren. Drittens werden wir den internationalen Druck auf die USA verstärken, damit sie auf ihre feindselige TVRK-Politik verzichten und ihre Truppen und nuklearen strategischen Vermögen aus Südkorea abziehen. Viertens werden wir die Aktivitäten für die Entspannung der Lage der koreanischen Halbinsel und gegen die aggressiven Atomkriegsübungen der USA und ihrer Handlanger in Südkorea und ihre Umtriebe zur Truppenverstärkung in großen Dimensionen organisieren. Fünftens werden wir die internationalen Protestaktionen zur Verurteilung der südkoreanischen Anti-Vereinigungskräfte, die in Verschwörung mit den äußeren Kräften die Einheit der Nation verhindern, dynamisch entfalten. Sechstens werden wir weltweit eine öffentliche Meinung dazu erregen, die niederträchtigen Machenschaften der USA zu entlarven und zu verurteilen, die einen großen Lärm über die Atomwaffen und Raketen der TVRK machen, die Menschenrechtskampagne gegen die TVRK führen und dadurch ihre politischen Ambitionen verwirklichen wollen. Siebentens werden wir im Weltmaßstab die Aktivitäten dazu organisieren, die Widerrechtlichkeit der Antiterror-IAEA-Sanktionsresolutionen, die die USA und ihre Anhänger unter Missbrauch der UNO verabschiedeten, anzuprangern und die wahre internationale Gerechtigkeit zu verwirklichen. Achtens werden wir die Solidarität und Zusammenarbeit mit allen friedliebenden und fortschrittlichen Kräften der Welt allseitig entwickeln und die Kräfte, die den Frieden und die Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel unterstützen, weiter vergrößern. Der Kampf von uns, die die gerechte Sache der Koreaner unterstützen, findet bei den fortschrittlichen Völkern der Welt, die eine neue friedliche und souveräne Welt wünschen, aktive Unterstützung. Mit Überzeugung, dass das koreanische Volk unter der weisen Führung vom verehrten obersten Führer Herrn Kim Jong-un in absehbarer Zeit sicher einen starken sozialistischen Staat aufbauen und die Wiedervereinigung des Landes verwirklichen wird, werden wir einen kräftigen Kampf führen. Wir sind davon überzeugt, dass sich die fortschrittlichen Völker der Welt, die den Frieden lieben und die Gerechtigkeit wertschätzen, diesem Kampf aktiv anschließen werden. Teilnehmer des Treffens für Solidarität mit dem koreanischen Volk. 16. August 2017, Pyongyang.